يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Amr ibn al-As wusste, dass was er in der Vergangenheit getan hatte, die vielen Verbrechen, die er gegen die Muslime begangen hatte, für seine Hinrichtung ausreichend gewesen wäre. Er wollte sich sicher sein, dass Rasulullah, Segen und Frieden auf ihn, ihn nicht zur Rechenschaft zieht, für das, was er damals getan hatte. Rasulullah, Segen und Frieden auf ihn, lächelte und fragte: O Amr, weißt du nicht, dass der Islam alles auslöscht, was zuvor war? Und Hijra löscht alles, was zuvor war, aus? Und Hajj löscht alles, was zuvor war, aus? Amr ibn al-As sagte: Also wurde ich Muslim. Er sagte: An dieser Stelle wurde Mohammed, Segen und Frieden auf ihn, der einst mein schlimmster Feind war, der meistgeliebteste Person für mich auf Erden. Er sagte weiter: Und ich liebte ihn so sehr und ich respektierte ihn so sehr, dass ich mich nicht mal traute, ein Stück seines Gesichtes anzusehen. Jedes Mal, wenn ich ihn sah, senkte ich meine Blicke. Und würdest du mich heute nach seinem Aussehen fragen, könnte ich dir dies nicht beschreiben. Er sagte: Und wäre ich in dieser Phase gestorben, hätte ich gehofft, in Jannah zu sein. Und dann sagte er: Es kamen Dinge, so dass wir danach nicht mehr wussten, wo wir stehen würden. Nachdem Amr ibn al-As Mohammed, Frieden und Segen auf ihm, der ein sein größter Feind war, näher kennenlernte, wurde er sein meistgeliebter Freund. Suhail ibn Amr wurde zu den Quraysh gesandt, um mit Mohammed, Segen und Frieden auf ihm zu verhandeln, bevor der Friedensvertrag über Hudaybiyah ernannt wurde. Suhail ibn Amr war ein internationaler Vermittler. Er war schon bei den Gerichten der Persischen Reich, des Römischen Reich und des Abessinischen Reichs tätig. Er war ein Mann mit guten Beziehungen und jetzt sandte ihn die Quraysh zu Mohammed, Frieden und Segen auf ihn, um zu verhandeln. Er ging also nach Medina und sah hautnah, wie die Sahaba Mohammed, Frieden und Segen auf ihn, behandelten. Suhail ging zurück, um es den Quraysh mitzuteilen und sagte zu ihnen: Ich besuchte das Römische Reich, ich besuchte das Persische Reich, ich besuchte Al-Najashi von Abessinien, aber niemals in meinem Leben sah ich einen Führer, der von seinen Anhängern so geliebt und respektiert wurde, wie Mohammed, Frieden und Segen auf ihn. Ich habe niemals auf der Erde so etwas gesehen. Das Römische Reich, das Persische Reich, der Al-Najashi von Abessinien, trotz aller ihrer Mächte, Stärke und ihres Reichtums, habe ich niemals Menschen gesehen, die ihren Führer so liebten, wie die Sahaba Mohammed, Frieden und Segen auf ihn, liebten. Er sagte: Ich sah unglaubliche Dinge. Wenn Mohammed, Frieden und Segen auf ihn, die kleine rituelle Waschung vollziehen würde, würden sich die Sahaba beeilen, um die Wassertropfen seines Körpers aufzufangen. Also sagte er zu ihnen: Macht, was ihr wollt mit ihm. Das sind Menschen, die niemals ihren Führer aufgeben werden. Die Sahaba hätten niemals aufgegeben. Sie hätten zuerst ihr Leben und alles andere für ihn geopfert. Wenn wir Mohammed, Frieden und Segen auf ihn, lieben möchten, müssen wir mehr über ihn wissen. Es gibt keinen in der Geschichte, der eine Umma hatte, die ihn so liebte, wie die Umma Mohammed, Frieden und Segen auf ihn, liebte. Er ist die meistgeliebte Figur in der Geschichte der Menschheit. Und wie würde es um unsere Liebe stehen, wenn wir mehr über sein Leben erfahren würden? Wie viel Liebe werden wir dann für Mohammed, Frieden und Segen auf ihn, haben? Sein Name ist der meist erwähnte Name. Rund um die Uhr wird in den Minaretten beim Gebetsruf der Name Mohammed, Frieden und Segen auf ihn, erwähnt. Rund um die Uhr. Heutzutage sind die Muslime weltweit verbreitet. Daher gibt es in jeder Zeit so eine Muslime. Also gibt es in jeder Sekunde am Tag ein Minarett, das Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah ruft. Sein Name wird rund um die Uhr gerufen. Übrigens, der Name Mohammed bedeutet derjenige, der gepriesen wird. Es gibt keinen Menschen, der gepriesen wird, außer Mohammed, Frieden und Segen auf ihn. Er ist derjenige, der gepriesen wird. Er wird immer gepriesen. Was machen wir jedes Mal, wenn wir seinen Namen hören? Wir sagen Frieden und Segen auf ihn. Also, wie wollen wir die Liebe zu Mohammed, Frieden und Segen auf ihn, entwickeln? Ein Weg, wie wir es machen können, ist, dass wir seine Biografie lernen. Je mehr wir über ihn erfahren, umso mehr werden wir ihn lieben. Allah, der Gepriesene und Erhabene, sagt: Sprich, wenn eure Väter und eure Söhne und eure Brüder und eure Frauen und eure Verwandten und das Vermögen, das ihr euch erworben habt und der Handel, das im Niedergang ihr fürchtet und die Wohnstätte, die ihr liebt, euch lieber sind als Allah und sein Gesandter und das Kämpfen für seine Sache, dann wartet, bis Allah mit seiner Entscheidung kommt. Und Allah weist den Ungehorsamen nicht den Weg. Also will die Ayah uns sagen, dass für uns unsere Liebe für Allah und seinen Gesandten und das Streben auf dem Weg Allahs als oberste Priorität gelten sollte. Mehr als unsere Väter, unsere Söhne, unsere Brüder, unsere Frauen, unsere Verwandten und unsere Vermögen. Allah, sein Gesandter und der Islam sollten die meistgeliebten Dinge für uns alle sein.